letzte Tür noch widerstand. Ein letztes Nest noch. Halt, wir liegen. Der Schalt. Was trieben wir nicht, ihn zu fangen? Und nun fällt uns so Wohlfall zu. Und dir? Wer kennt alles Gesinde? Ein Niemand. Warum lebt ihr noch? Weg mit ihm. Hört mich, sie hieben meinen Mann wieder, dem Grafen Helfenstein. Das sollen sie teuer zahlen. Und ihr Gräfin seid heil. Dank diesem Mann, ihr stehst zurück, die mich bedrängten. Ihr verdammte den Mord am Grafen. Drum bete ich für ihn, lasst ihn frei. Was ihr doch für ein stolzer Mann, ihr Trollen sich deine liebe Frau für ihn bittet. Thank you.